Die slowenisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft stellte am 3. Juni ins Internet das unvergängliche Klassikwerk von Genossen Kim Jong-il, Unser Sozialismus, in dem die Volksmassen im Mittelpunkt stehen, ist unbesiegbar.